Katastrophe hingegen ist heute mit Sicherheit voraussagbar. In 50 bis 100 Jahren, eher in 50 Jahren, wird sie sich ereignen. Eine kleine Unsicherheit haftet aber auch ihr an. Wenn wir nämlich heute nichts gegen diese zweitgrößte Katastrophe unternehmen und wenn wir uns bis dahin tatsächlich noch nicht verstrahlt und verbrannt haben sollten, dann könnte die zweitgrößte leicht zur größten Katastrophe werden, dem Ende allen Lebens auf dieser Erde. Wenn Sie trotz des makabren Themas zufällig gerade ein Fläschchen Sekt trinken, oder zumindest Selterswasser, das so erfrischend sprudelt und in der Nase kitzelt, dann sind Sie schon mittendrin in der Geschichte. Was da kitzelt, ist nämlich die zweitgrößte Gefahr. Gas, CO2, Kohlendioxid. Das stammt selbstverständlich nicht nur aus Sekt und Selter. Trinken Sie ruhig. Hauptsächlich, zu zwei Dritteln, entsteht Kohlendioxid beim Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas, also fossilen Brennstoffen, Energieträgern. Das restliche Drittel bildet sich durch das Roden der tropischen Regenwälder, durch Bodenerosion und durch unsere moderne Landwirtschaft. Wenn wir Energie verbrauchen, wenn wir ins Auto und aufs Gas steigen, wenn wir in der Wohnung die Heizung aufdrehen, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir irgendwelche Industrieprodukte kaufen, deren Herstellung Energie verbraucht, Möbel, Hosen, Bücher, Tapeten, fast immer entsteht bei diesen Energieprozessen Kohlendioxid. Na und, werden Sie jetzt vielleicht sagen, wo ist da die Katastrophe? Ich habe einen Gast in unsere Runde gebeten, Klaus Heinloth, Professor für Experimentalphysik an der Universität Bonn. Er jagt normalerweise im deutschen Elektronensynchrotron DESY in Hamburg und im Genfer Synchrotron CERN hinter den kleinsten Bausteinchen unserer Materie her, hinter Elementarteilchen. Darüber hinaus ist Klaus Heinloth einer der Physiker, die im Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft arbeiten. Dieser Arbeitskreis aus hochkarätigen Wissenschaftlern untersucht seit einigen Jahren alle uns zur Verfügung stehenden Energiequellen auf etwaige Risiken. Kohle, Öl, Sonnenenergie, Kernkraft. Im Dezember 1985 hat der Arbeitskreis eines der Ergebnisse seiner Untersuchungen veröffentlicht. Der Titel: Warnung vor einer Klimakatastrophe. Was man bislang überhaupt nicht berücksichtigt hatte, war, dass sich bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas immer als Verbrennungsprodukt Kohlendioxid bildet. An sich ein ganz harmloses Gas. Aber dieses harmlose Gas ist so harmlos nicht. Wenn wir uns vorstellen, dass in unserer Atmosphäre wir nur Stickstoff und Sauerstoff hätten. Wir haben im Moment 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgase und jetzt kommt es darauf an, wenn wir nur das drinnen hätten, dann würde auf der Erde eine mittlere Temperatur, also über alle Jahreszeiten und über alle Breiten gemittelt, von etwa minus 15 Grad herrschen. Das heißt, die Erde wäre total vereist, würde man wahrscheinlich nicht auf der Erde leben können. Die Tatsache, dass auf der Erde in der Atmosphäre etwa 0,3 Promille an Kohlendioxid und einige Promille an Wasserdampf enthalten sind, die haben die gleiche Wirkung wie eine isolierende Fensterscheibe. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, es ist Ihnen sicher auch schon mal passiert, wenn Sie in einem kalten Wintertag Ihr Auto im prallen Sonnenlicht stehen lassen, dann scheint das Sonnenlicht durch die Fensterscheibe rein und wenn Sie später in Ihr Auto einsteigen, ist es im Innern mollig warm. Der Grund ist schlicht der, das Sonnenlicht, das kommt nahezu ungehindert durch die Fensterscheibe nach innen, wird von den Polstern absorbiert und als Wärme wieder abgestrahlt. Die Wärmestrahlung aber, die kommt nicht ungehindert durch die Fensterscheibe raus, sondern die wird in der Fensterscheibe absorbiert und dort wieder abgestrahlt, in alle Richtungen gleichmäßig. Das heißt, in etwa die Hälfte wird wieder zurückgestrahlt ins Innere und dadurch wird es im Innern wärmer. Das Kohlendioxid überall in der Erdatmosphäre wirkt wie eine Fensterscheibe rund um die Erde, wie ein Treibhaus. Es lässt die Strahlen von der Sonne ungehindert auf die Erde durch. Auf der Erde wird die Sonnenstrahlung in Wärme verwandelt und wieder in Richtung All abgestrahlt. Jetzt aber fängt das Kohlendioxid einen Gutteil dieser Wärme vor dem All ab, hält die Wärme also in der Erdatmosphäre zurück. Und das ist ein Glück für uns, denn nur so herrscht auf der Erde eine mittlere Temperatur von plus 15 Grad. Und nur dadurch ist Leben auf der Erde möglich, durch 0,3 Promille Kohlendioxid. Das heißt, genau gesagt, helfen noch ein paar andere Gase beim Warmhalten der Erde. Diese Gase sind verschiedener Art. Das sind einmal das sogenannte Lachgas, Distickstoffoxid, N2O. Das wird im Wesentlichen freigesetzt durch die übermäßigen Anwendung von Kunstdünger in der Landwirtschaft. Dort wird es von Mikroben wieder umgewandelt, der Stickstoff umgewandelt in dieses Lachgas und geht dann in die Atmosphäre. Zum anderen werden bei uns freigesetzt die Chlorfluormethane, Phrygen genannt, das wird benutzt zum Beispiel. Alle Kühlschränke haben als Phrygen drin, Spraydosen haben Phrygen drin, bei der Kunststoffverschäumung wird Phrygen angewendet. Eine andere Geschichte ist das Methan. Das Methan wiederum beobachtet man vor allem in äquatornahen Zonen. Welche menschgemachten Quellen gibt es denn dort? Und alles, was man weiß, ist, dass sich innerhalb der letzten 100 Jahre, bedingt durch die starke Bevölkerungsexplosion auf der Erde, die Landwirtschaft dort sehr intensiviert worden ist. Man hat sehr intensiven Reisanbau betrieben, man hat sehr intensive Viehzucht betrieben. In beiden Fällen wird dadurch sehr viel Methan freigesetzt. Bisher, wie gesagt, waren diese Gase und noch ein paar andere ein Segen für uns. In den letzten paar Millionen Jahren. Jetzt wird sich das ziemlich bald ändern. In den nächsten 50 bis 100 Jahren. Denn wir Menschen schicken Jahr für Jahr mehr und mehr Kohlendioxid und Methan und so weiter in die Atmosphäre. So ist in den letzten 120 Jahren der Gehalt allein an Kohlendioxid in der Atmosphäre um etwa 20% angestiegen und steigt heute immer schneller. Mehr Gase bedeuten, dass nun mehr Wärme in der Erdatmosphäre zurückgehalten wird. Die einfache Folge davon, es wird wärmer auf der Erde. Wenn die Menschen nicht ins Naturgeschehen eingreifen würden, würde man wieder in Richtung einer neuen Eiszeit gehen. Und zwar müsste man etwa 20.000 Jahren oder sowas, hätte man eine neue Eiszeit zu erwarten. Das wäre für die Menschheit auch nicht angenehm, nicht? Da würden sicherlich auch viele Leute ihren Lebensraum verlassen müssen oder könnten überhaupt nicht mehr leben auf der Erde. Nun, dem ist aber nicht so. Die Menschen haben offensichtlich jetzt einen Riegel dem vorgeschoben und tendieren in eine neue Warmzeit. Nun, dass wir in eine neue Warmzeit reinschlittern, das ist vorprogrammiert. An der Ecke können wir nichts mehr tun, weil bereits eben, wie gesagt, das CO2-Gehalt sehr stark angestiegen ist und man kann nicht von heute auf morgen die Emission all dieser Gase stoppen. Statt auf eine natürliche Eiszeit gehen wir auf eine menschgemachte Warmzeit zu. Nicht erst in 20.000, sondern schon in 50 bis 100 Jahren. Was ist an so einer Warmzeit so schlecht bei unseren meist feuchtkalten Sommern? Jetzt ist es an der Zeit, dass wir den versprochenen Blick in unsere Zukunft tun. Genau gesagt gibt es drei Möglichkeiten für unsere Zukunft. Die Zukunft, die mit Sicherheit eintreffen wird, die Zukunft, die aller Wahrscheinlichkeit nach eintreffen wird und die dritte Zukunft, die sollten wir später am Ende vorstellen. Beginnen wir mit der Zukunft, wie sie aller Wahrscheinlichkeit nach in 50 bis 100 Jahren aussehen wird. Wie werden die Gase uns und unsere Erde verändern? Durch diese Gasemission wird innerhalb der nächsten 50 bis höchstens 100 Jahre der Kohlendioxidgehalt auf der Erde sich verdoppeln, von knapp 0,3 Promille, wie wir es zu Beginn des Jahrhunderts hatten, auf mindestens 0,6 Promille in etwa 50 bis höchstens 100 Jahren, eher 50 Jahren. Und die anderen Gase, von denen die wir im Einzelnen noch bereden können, die haben im Prinzip dieselbe Wirkung wie das Kohlendioxid. Wenn wir sie mal in ihrer Wirkung wie Kohlendioxid ansehen, dann heißt es, dass die nochmal um 0,3 Promille den Gehalt erhöhen. Das heißt, statt knapp 0,3 Promille, wie wir es zu Beginn des Jahrhunderts hatten, werden wir dann 0,9 Promille haben, das Dreifache. Damit wird die mittlere Temperatur auf der Erde, also wieder um alle Jahreszeiten gemittelt und wieder um alle Breitengrade gemittelt, um mindestens 5 Grad ansteigen. Es können auch 10 Grad sein, das wissen wir nicht. Aber mindestens 5 Grad. Es wird in Äquatorzonen wahrscheinlich ein bisschen weniger sein, vielleicht 2, 3 Grad. In polnahen Zonen etwa das Doppelte, um die 10 Grad. Nun, was genau im Einzelnen passiert, das wissen wir heute nicht. Man kann natürlich jetzt Modellrechnungen machen. Die Klimatologen haben Modellrechnungen dieser Art gemacht. Und vorausgesetzt, dass die Modellrechnungen richtig sind, und sie konnten sicher nicht alle einzelnen klimabeeinflussenden Parameter berücksichtigen, aber viele hat man berücksichtigt. So ist das Resultat, dass sich möglicherweise die Trockenzonen, die heute im Wesentlichen in den äquatornahen Gebieten sind, weit ausweiten und weit nach Norden verlagern. 700, 800 Kilometer nach Norden verlagern. Ich gebe zu, das Bild der Zukunft als gigantische Trockenzone ist noch nicht plastisch, ist zu sehr mit Zahlen durchsetzt, kurz zu trocken. Versetzen Sie sich also einen Augenblick mit mir an den nördlichen Rand der Sahara. Das ist ja so eine Trockenzone. Hier besteht die Wüste nicht aus Sanddünen, sondern meist aus festem Boden. Das Auge läuft über eine Unzahl von Hügeln, die nur spärlich mit niedrigen Bäumchen bewachsen sind. Dicht an die Hügel geschmiegt kauern kleine gelblehmige Hütten, nebeneinander, übereinander. Zur Mittagszeit sind die Holztüren verschlossen und kein Mensch zeigt sich. Verlässt man die Hügel, gelangt man in die platten Ebenen. Sie erstrecken sich bis zum Horizont und sind mit Steinen und kleinen Felsbrocken derart übersät, dass man nur langsam und vorsichtig mit dem Land Rover vorankommt. Schließt man die Fenster des Wagens, so kommt man in der Hitze um. Fährt man offen, erstickt man im Staub der Piste. So verhüllt man den Kopf bis auf die Augen in einem Turbantuch. Irgendwann, plötzlich, stößt man auf eine größere Bodensenke, eine Art kleinen Krater, mit Palmen an seinen Rändern, einigen Gebäuden vielleicht und, das Wichtigste, mit Wasser in der tiefsten Stelle, einem kleinen See, einem Teich, einem Loch. Wenn wir ein noch genaueres Bild der Warmzeit in 50 bis 100 Jahren haben wollen, so müssen wir zurückblicken in der Geschichte der Erde. Es gibt heute wissenschaftliche Methoden, mit deren Hilfe man ziemlich genau angeben kann, wie vergangene Warmzeiten aussahen. Nun, vor etwa 120.000 Jahren war eine große Warmzeit. Zu dieser Zeit war das Klima so, dass in deutschen Landen im Rhein die Nilpferde lebten, in England die Löwen. Aber es war in der letzten Million von Jahren nie wärmer als um etwa 2 Grad als heute. Wenn man guckt, was wird denn passieren, wenn es um 4, 5 Grad wärmer ist oder gar mehr, so muss man weiter zurückgehen in der Natur. Wir wissen, dass vor etwa 4, 5 Millionen von Jahren auf der Erde vermutlich um Größenordnung 5 Grad wärmer war. Zu dieser Zeit war zum Beispiel das Mittelmeer total ausgetrocknet und alle an dem Mittelmeer angrenzenden Länder waren Wüste bzw. Steppe oder Savanne. Das kann wieder passieren. Nun braucht man nicht weiter dazu sagen, welche Länder davon betroffen werden. Wenn das Mittelmeer tatsächlich wieder austrocknet, ist ziemlich klar, welche Länder zu Wüste, Steppe oder Savanne werden. Aber wird das Mittelmeer wieder austrocknen? Hier sperren sich die Wissenschaftler. Hier liegt ihre größte Unsicherheit. Sie wissen, es wird wärmer, aber sie können bis heute nicht genau sagen, wann was in welchem Land passieren wird. Wie gesagt, da kann man nur Rechnungen anstellen, Klimamodellrechnungen, die mögen richtig, mögen falsch sein, das wissen wir nicht. Oder man kann wieder in der Natur ablesen und wir können sagen, na gut, vor 5 Millionen von Jahren war es auch um etwa vielleicht 5 Grad wärmer und damals war das Mittelmeer ausgetrocknet und alle umliegenden Länder waren Wüstenzonen. Nun, das kann wieder so sein, aber das muss natürlich nicht so sein. Hier liegt die Hauptunsicherheit. Die Unsicherheit wird noch dadurch vergrößert, dass der Hauptzufluss des Mittelmeeres, die Straße von Gibraltar, vor 5 bis 10 Millionen Jahren durch eine Naturkatastrophe versperrt war. Heute hingegen ist der Zufluss frei. Aber trotz dieser Unsicherheiten gibt es heute doch wohl begründete Vermutungen darüber, wie die Welt in 50 bis 100 Jahren aussehen wird. Die Wissenschaftler des Arbeitskreises Energie befürchten, dass die heute dicht besiedelten fruchtbaren Winterregenzonen um das Mittelmeer in unfruchtbare subtropische Trockengebiete verwandelt würden. Dasselbe drohe einem der wichtigsten Anbaugebiete der Erde, dem mittleren Westen der USA mit seinen riesigen Monokulturen von Mais, Erdnüssen und besonders Weizen. Schon eine Temperaturzunahme von 2 Grad würde dort zu einem etwa 10% niedrigeren Weizenertrag führen. Und die Sowjetunion verlöre zum Beispiel in Kasachstan gar 20%, wenn die Temperatur auch nur um 1 Grad steigt. Weizen ist die Hauptnahrungsquelle der Weltbevölkerung. Andere Länder hingegen könnten vom Klimawechsel profitieren. Vom Reis zum Beispiel lebt heute nur 1/3 aller Menschen. Das könnte sich ändern, denn nach Modellrechnungen erhöht das zukünftige Klima den Reisertrag in der dritten Welt. Und Weizen könnte in 50 Jahren vielleicht dort angebaut werden, wo heute noch Dauerfrost den Boden unfruchtbar macht, in Sibirien etwa. Aber kehren wir von den Vermutungen zurück in die Zukunft, die uns aller Wahrscheinlichkeit nach bevorsteht. Es weiten sich nämlich nicht nur die Trockenzonen aus, sondern auch die Nassen. Die andere Geschichte ist, wie sieht es mit dem Meeresspiegel aus? Wenn das Meer um etwa 4-5 Grad wärmer wird, dann ist allein durch die Wärmeausdehnung steigt der Meeresspiegel um etwa 1 Meter an. Zum anderen wird bei der Erwärmung mit höchstens einem Verzug von 1-2 Jahrzehnten durch den Wärmepuffer der Meere das arktische Eis, also das Eis im Nordpolargebiet, abschmelzen. Das selber führt nicht zu einem Anstieg des Meeresspiegels, weil dieses Eis weitgehend im Wasser schwimmt und Eis verdrängt bekanntlicherweise gerade so viel Wasser, wie es selber in flüssigem Zustand darstellt. Schlimmer ist es, was passiert mit dem Eis in der Antarktis. In der Antarktis türmt sich das Eis bis etwa 3000 Meter hoch auf, liegt aber auf Land. Aber leider, zumindest im westantarktischen Schelfeis, liegt dieses Eis zwar auf Land, ist am Boden festgefroren, aber der Boden liegt etwas unter Meeresspiegel. Wenn es jetzt wärmer wird, so wird dieses erwärmte Wasser möglicherweise dieses Eis vom Boden lösen. Das Eis wird etwas aufschwimmen und abbrechen, dann ins Meer stürzen und schmelzen. Das ist passiert in der vorletzten Warmzeit, vor etwa 110.000, 120.000 Jahren ist dies passiert. Dort sind wesentliche Teile des antarktischen Eises weggeschmolzen, abgebrochen, haben sich im Meer aufgelöst. Und dabei ist der Meeresspiegel damals etwa knapp 10 Meter höher gelegen, als er heute liegt. 10 Meter höherer Meeresspiegel heißt, dass weite, heute dicht bevölkerte Gebiete auf der Erde landunter haben. Zum Beispiel, wenn Sie in unsere Nachbarschaft gucken, die ganzen Niederlande wären landunter, viele der norddeutschen Großstädte wären landunter. Landunter, das bedeutet, nach wissenschaftlichen Berechnungen konkret, dass bei einem Anstieg des Meeresspiegels um 10 Meter die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen etwa ein Viertel ihrer Landfläche verlieren werden. 2-3 Millionen Menschen werden dadurch obdachlos. Ein Viertel der Bevölkerung dieser Länder. In den USA werden bei einem Anstieg des Meeresspiegels um nur 8 Meter etwa 16 Millionen Menschen obdachlos. Und rund um den Erdball werden es einige 100 Millionen sein. Manche Wissenschaftler glauben, die große Eisschmelze im westlichen Teil des Südpolargebietes habe bereits begonnen. Nun, man weiß nicht, wie schnell sowas gehen kann. Abschätzungen von Klimaforschern sagen, das kann in 100 Jahren passieren, das kann in 300 Jahren passieren, das weiß man nicht so genau. Etwa in der Größenordnung mag es auftreten. Die Sintflut lässt vielleicht noch etwas auf sich warten. 100-200 Jahre. Vielleicht. Bis dahin aber werden viele Länder buchstäblich auf dem Trockenen sitzen. Denn in den Regionen, die in 50 bis 100 Jahren zu Trockenzonen werden, wird sauberes Trinkwasser fehlen. Schon heute steht der Hälfte der Weltbevölkerung zu wenig und zu schmutziges Wasser zur Verfügung. Dieser Mangel an sauberem Trinkwasser wird sich im neuen Klima aller Wahrscheinlichkeit nach besonders in Kalifornien, dem gesamten Mittelmeerraum und dem Nahen Osten noch weiter verschärfen. Noch mehr Menschen also werden in 50 oder 100 Jahren Durst leiden oder durch schmutziges Wasser erkranken. Noch mehr Menschen auch werden hungern, wenn die Ernten kleiner werden. Und noch mehr Menschen als heute schon werden in unfruchtbaren Gegenden leben, in unerträglicher Hitze. Was werden diese Menschen dann tun? Was werden sie tun, wenn sie zu diesen Menschen gehören sollten? Vielleicht werden sie auswandern in die fruchtbaren, wasserreichen Länder. Wird man sie da hineinlassen? Sie werden natürlich mit allen Mitteln versuchen, in dieses fruchtbare Land einzudringen. Schließlich wollen sie ja überleben. Aber drehen wir den Spieß einmal um. Werden Sie als Bewohner eines fruchtbaren Landes Ihr Land nicht mit allen Mitteln gegen den Eindringling verteidigen, weil Sie ja überleben wollen? Wie werden Sie angreifen? Wie sich verteidigen? Mit allen Mitteln? In Deutschland, Ost und West lagern atomare Waffen so dicht zusammengeballt wie sonst nirgends auf der Welt. Wie gesagt, es ist nicht sicher, dass die Zukunft genau so aussehen wird. Dies war nur die wahrscheinlichste Möglichkeit. Es gibt noch eine weniger bedrohliche Variante der Zeit in 50 bis 100 Jahren. Wenn wir ab sofort etwas gegen die Überhitzung der Erdatmosphäre unternehmen, dann wird die Zukunft mit Sicherheit mindestens so aussehen. Wenn wir heute Maßnahmen dagegen ergreifen, wie gesagt, die Erwärmung eindämmen auf höchstens 1-2 Grad über den heutigen Temperaturen, dann wäre zu hoffen, dass sich eben die Klimazone nicht schlimmer verschieben als vor vielleicht 100.000 Jahren zu dieser Warmzeit. Und dann würden sicher auch Menschen betroffen von. Und natürlich würden die Meere auch, wie gesagt, vor 100.000 Jahren waren die Meere um 7 Meter höher oder 10 Meter höher gelegen. Da würde auch Niederlande landunter sein. Es würden sich auch die Klimazonen verschieben. Es würden Steppenzonen sich irgendwo ausbreiten. Wir wissen heute nicht genau, welche Länder davon betroffen sind. Aber es wäre immerhin noch so, dass weite Länder auf der Erde eben nicht betroffen sind oder vielleicht sogar ein günstigeres Klima kriegen. Sibirien mag ein günstigeres Klima haben, aber dafür ist die Ukraine vielleicht ausgetrocknet. Aber wie gesagt, damit, das könnte man vielleicht bewältigen und man müsste es bewältigen. Mindestens diese Zukunft werden wir in 50 bis 100 Jahren bewältigen müssen. Steppenzonen, überflutete Länder, ausgetrocknete Kornkammern. Aber stellenweise Hoffnung. Mit der Bewältigung dieser Zukunft müssten wir allerdings schon heute, sofort beginnen, damit die Zukunft nicht schlimmer wird. Wenn man das erreichen wollte, dann müsste man die Emission all der genannten Gase innerhalb von 50 Jahren auf ein Drittel der heutigen jährlich emittierten Mengen runterholen. Und das wäre zu erreichen, dieses auf ein Drittel innerhalb von 50 Jahren, wenn man Jahr für Jahr die Emission der Gase um 2% einschränkt. Das heißt für uns konkret gesprochen, wenn wir hier weltweit natürlich Jahr für Jahr die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas um 2% vermindern, die Emission der anderen Schadstoffe um 2% vermindern, Kunstdünger um 2% vermindern, das Abholzen der tropischen Regenwälder entsprechend vermindern, weltweit, überall. Momentan steigern wir den Ausstoß der Gase Jahr für Jahr um 1, 2, 3% weltweit. Wenn wir ihn in 50 Jahren auf ein Drittel verringern wollen, dürfen wir dann auch nur ein Drittel der heutigen Energie verbrauchen. Woher nehmen wir die restlichen 2 Drittel? Einen Teil der Energie könnten wir wahrscheinlich aus den erneuerbaren Energiequellen Sonne, Wind, Wasser und Biomasse gewinnen. Das heißt, wenn Politiker und Elektrizitätswerke dies nicht weiter verhindern. Die setzen für die Zukunft eher auf Kernkraftwerke. Auch das ist eine Möglichkeit für eine im wahrsten Sinne des Wortes strahlende Zukunft, wie wir nach Tschernobyl nun endlich wissen. Ein weiterer Teil unserer Zukunftsenergie könnte schließlich dadurch entstehen, dass wir ihn einfach weglassen, Energie sparen. Das hieße, weniger Auto fahren, vielleicht irgendwann gar nicht mehr, weniger warmes Wasser verbrauchen, die Temperaturen in unseren Wohnungen senken, weniger Elektrogeräte für die Hausarbeit einsetzen und keine unsinnigen und unnützen Industrieprodukte mehr kaufen, damit auch die Industrie Energie sparen kann. All das und noch mehr müsste jeder von uns jeden Tag tun. Und nicht nur, wenn er gerade mal Lust auf Umwelt hat. Alles, jeden Tag und ab sofort. Nur dann erleben wir die weniger bedrohliche Variante der Zukunft. Steppenzonen, überflutete Länder, ausgetrocknete Kornkammern, aber stellenweise Hoffnung. Ein bekannter deutscher Politiker äußerte einmal, privat, wenn er mit einem derartigen Energiesparprogramm zur Wahl antrete, würde er nicht gewählt. Kein Politiker mit solch einem Programm würde gewählt. Würden Sie ihn wählen, wenn er verspricht, Ihnen das Autofahren zu verbieten? Deshalb habe ich die bedrohlichere Zukunft als die wahrscheinlichere bezeichnet. Weite Wüsten, Hungersnöte, Durst, Seuchen und hunderte von Millionen Menschen, die die fruchtbaren Länder überfallen, in 50 bis 100 Jahren. Es kann allerdings noch schlimmer kommen. Und dazu brauchen wir gar nichts Besonderes zu tun. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Den Gasausstoß jährlich um ein paar Prozent steigern. Dann erlebt die Erde unter Umständen die dritte Zukunft. Das Klima auf der Erde ist ein sehr empfindliches System. Und wir wissen nicht, wie weit man in dieses Klimageschehen eingreifen kann, ohne nicht plötzlich das Klima zum Umkippen zu bringen. Es wäre zum Beispiel denkbar, wenn man das Klima erwärmt um 5 Grad oder 10 Grad oder so etwas, was 10 Grad, was noch nicht da gewesen ist, dass das Klima, die Natur selbst nicht in der Lage ist, auf lange Sicht das Klima stabil zu halten, sondern es könnte sein, dass so eine drastische Erwärmung zur Folge hat, dass es immer wärmer wird, Wasserdampf verdampft, immer noch mehr Wasserdampf in der Luft, damit immer noch höhere Erwärmung, das würde dann so weit gehen, bis alle Meere zu sieden anfangen und dann wäre jegliches Leben auf der Erde unmöglich. Das passiert nicht innerhalb von 100 Jahren, das passiert höchstens innerhalb von vielen Tausenden von Jahren. Wir Menschen haben also jetzt offensichtlich ein Experiment begonnen, wo wir die Klimastabilität testen, ob die Erde überhaupt in der Lage ist, das Klima nochmal in Grenzen so zu halten, die Veränderungen so beschränkt zu halten, dass man überhaupt auf der Erde leben kann oder dass man auf der Erde jegliches Leben vernichtet. Im Schulfunk für alle hörten Sie heute Der Treibhauseffekt. Eine Sendung von und mit Hardy Tasso. Redaktion Dr. Helmut Gembicki. Produktion Silvia Dudek. Damit ist das Schulfunkprogramm hier auf NDR 3 beendet. Morgen von 15:05 Uhr an können Sie auf der gleichen Welle neue Sendungen des Schulfunks hören.